Lebensqualität und viel Spaß. Horn ist vorn, wir begrüßen Sie, einen Besuch bei uns vergessen Sie nie. Lebendige Stadt mit Vielfalt, hohe Lebensqualität und viel Spaß. Horn ist vorn, wir begrüßen Sie, einen Besuch bei uns vergessen Sie nie. Die Wurzeln von Horn reichen weit zurück, bis ins 11. Jahrhundert, ein langes Stück. Mehr als 6000 Einwohner leben hier in Horn, egal ob hergezogen oder hier geboren. Wir feiern unseren Bürgermeister in dieser Stadt und auch die Vizebürgermeisterin ist parat. Unsere Staats- und Gemeinderäte sind die, die ins Gaspedal reintreten. Dass es immer aufwärts geht und nicht bergab. Ein gutes Team ist wichtig und sehr krass. Bring deine Kinder in den Kindergarten, weil Spaß werden sie hier immer haben. Nachher geht's zur Schule, die Auswahl ist groß. Und dann kommt schon die Frage, wohin geh ich bloß? Es gibt so viel zu entdecken hier. Die Freizeit in Horn, sie gehört dir. Lebendige Stadt mit Vielfalt, hohe Lebensqualität und viel Spaß. Horn ist vorn, wir begrüßen Sie, einen Besuch bei uns vergessen Sie nie. Lebendige Stadt mit Vielfalt, hohe Lebensqualität und viel Spaß. Horn ist vorn, wir begrüßen Sie, einen Besuch bei uns vergessen Sie nie. Tennis, Klettern, Fischen oder Eislaufen, Schwimmen, Chillen oder auch Einkaufen, Freibad und in der Sonne liegen, einen Amtsweg erledigen, Führungen kriegen. Festivals für Szene, Bunze, Venus sind bekannt, Allegro, Vivo und noch alle. Auch für Unterkunft ist hier bestens gesorgt. Horn ist halt ein perfekter Ort. Haben Sie Hunger? Wir haben für Sie feine Küchen. Sie zaubern Ihnen die feinsten Gerichte. Wollen Sie Kulturelles, Museen oder Bücherei? Veranstaltungen gibt's hier jederzeit. Auch regional und Bauernmärkte, viele Ausflugsziele und natürlich auch Ärzte. Genuss in der Gastronomie, so wohl fühlten Sie sich noch nie. Lebendige Stadt mit Vielfalt, hohe Lebensqualität und viel Spaß. Horn ist vorn, wir begrüßen Sie, einen Besuch bei uns vergessen Sie nie. Lebendige Stadt mit Vielfalt, hohe Lebensqualität und viel Spaß. Horn ist vorn, wir begrüßen Sie, einen Besuch bei uns vergessen Sie nie. Lebendige Stadt mit Vielfalt, hohe Lebensqualität und viel Spaß. Horn ist vorn, wir begrüßen Sie, einen Besuch bei uns vergessen Sie nie. Lebendige Stadt mit Vielfalt, hohe Lebensqualität und viel Spaß. Horn ist vorn, wir begrüßen Sie, einen Besuch bei uns vergessen Sie nie.